Diesen Rollenspielen kann man jedoch nicht nur als Spieler, sondern dank sogenannter Let's Plays auch passiv als Zuschauer und beispielsweise über eine Plattform wie Twitch live oder aufgezeichnet beiwohnen. In mehrstündigen Videos, bei denen man Spieler dabei beobachtet, wie sie zum einen mit Mitspielern interagieren und kommunizieren und wie sie zum anderen dieses Spielen immer wieder für ihre Zuschauerinnen kommentieren, wird die Erzählarbeit und die dadurch entstehende Immersion vielleicht noch bewusster, als wenn man das Spiel nur allein für sich erkundet. Für einen Einstieg kann man sich beispielsweise YouTube-Videos der Rollenspielversion von Grand Theft Auto 5 anschauen. Anhand der 2019 vom YouTuber Saraza veröffentlichten Zusammenschnitte seiner Let's Plays lässt sich nachvollziehen, welche narrativen Möglichkeiten den Spielern in dieser Räuber- und Gendarm-Szenerie zur Verfügung stehen. Es werden Polizisten ausgebildet, über Funk Nummernschilder kontrolliert, an virtuellen Computern Dienstpläne erstellt. Man kauft Motorräder, verfolgt Kriminelle und verhandelt mit Geiselnehmern, die sich über die sexuelle Übergriffigkeit von Polizisten beschweren. Für Außenstehende ist zunächst schwer ersichtlich, wie sich die Spieler organisieren, ob mittel- oder langfristige Erzählungen auch außerhalb des Spiels abgesprochen werden. Vor allem die gekürzten Dokumentationen der mehrstündigen Streams haben etwas Filmisches und erinnern mit all ihren Figuren an ein serielles Erzählen. Aber allein mit den Kategorien Film und Serie würde man dieser multiperspektivischen kollektiven Erzählung nicht gerecht werden. Was macht das mit den spielenden Erzählerinnen? Jane McGonigal, die Autorin von Reality is Broken, Why Games Make Us Better and How They Can Change the World, glaubt tatsächlich, dass Spiele uns besser machen und die Welt verändern können. Sie hat Spielsimulationen entwickelt, die Spieler weltweit darin trainieren sollen, vernetzt Lösungen für die Klimakrise und die Ölknappheit zu finden. Die spielerisch gefundenen Lösungen sollen sich dann idealerweise auch in der Realität umsetzen lassen. Bemerkenswert ist, was McGonigal zur Grundkonstitution einer spielenden Person sagt. Spieler entwickeln ihrer Meinung nach so etwas wie einen Dringlichkeitsoptimismus. Zu Beginn ihrer Reise treibt sie das innere Verlangen und die Entschlossenheit an, die ihnen gestellte Aufgabe zu lösen, jede Hürde zu überwinden. Sie könnten alles Mögliche mit ihrer Zeit anfangen und doch sind sie begierig darauf aus, die Herausforderung nicht länger hinauszuzögern. Sie sind zu einer bewundernswerten Selbstmotivierung in der Lage, und zwar vor allem deshalb, weil sie tief im Innern daran glauben, das Ziel des Spiels tatsächlich erreichen zu können. McGonigal nennt diese inneren Einstellungen die vier Superkräfte, die zu einem einzigen Ergebnis führen. Spieler sind supermächtige, hoffnungsvolle Individuen. Es sind Menschen, die glauben, dass sie als Einzelne die Welt verändern können.